bin all hier erst kurze Zeit und komme voll Ergebenheit, deinen Mann zu sprechen und zu kennen, den alle mir mit Ehrfurcht nennen. Eure Höflichkeit erfreut mich sehr. Ihr seht einen Mann wie andere mehr. Habt ihr euch sonst schon umgetan? Ich bitte euch, nehmt euch meiner an. Ich komme mit allem guten Mut. Leiblichem Geld und frischem Blut. Meine Mutter wollte mich kaum entfernen. Möchte gern was Rechts hier außen lernen. Ja, da seid ihr eben recht am Ort. Aufrichtig, ich möchte schon wieder fort. In diesen Mauern, diesen Hallen, wird es mir keineswegs gefallen. Es ist ein gar beschränkter Raum. Man sieht nichts Grünes, keinen Baum. Und in den Sälen auf den Bänken vergeht mir Hören, Sehen und Denken. Das kommt nur auf Gewohnheit an! So nimm dein Kind der Mutterbrust nicht gleich im Anfang, will ich an. Doch bald ernährt es sich mit Lust, so wird's euch an der Weisheit brüsten, mit jedem Tage mehr Gelüst. An ihrem Hals will ich mit Freuden hangen, doch sagt mir nur, wie kann ich hingelangen? Erklärt euch, wie ihr weitergeht, was wählt ihr für eine Fakultät? Ich wünschte, recht gelehrt zu werden. Ich möchte gern, was auf der Erde und in dem Himmel ist, erfassen. Die Wissenschaft und die Natur. Da seid ihr auf der rechten Spur. Doch müsst ihr euch nicht zerstreuen lassen. Ich bin dabei mit Seele und Leib. Doch freilich würde mir behagen, ein wenig Freiheit und Zeitvertreib am schönen Sommerfeiertag. Gebrauch der Zeit. Sie geht so schnell von hinnen. Doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen. Mein teurer Freund, ich rate euch drum zuerst, Kollegium Logicum. Da wird der Geist euch wohl dressiert in spanische Stiefel eingeschult, dass er bedächtiger so fortan hinschleiche die Gedankenbahn und nicht etwa die Kreuz und Quer irrlichte Lehre hin und her. Dann lehret man euch manchen Tag das, was ihr sonst auf einem Schlag getrieben, wie Essen und Trinken frei, 1, 2, 3 dazu nötig sein. Zwar ist's mit der Gedankenfabrik wie mit einem Webermeisterstück, wo ein Tritt 1000 Fäden regt, die Schifflein herüber hinüberschießen, die Fäden ungesehen fließen, ein Schlag 1000 Verbindungen schlägt. Der Philosoph, der tritt rein und beweist euch, es müsst so sein. Das erste wäre so, das zweite so und drum das dritte und vierte so. Und wenn das erste und zweite nicht wäre, das dritte und vierte wäre nimmer mehr. Das preisen die Schüler aller Orden, sind aber keine Weber geworden. Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben, dann hat er die Teile in seiner Hand, fehlt leider nur das geistige Band. Enchaire si nature, nennt's die Chemie, spottet ihr selbst und weiß nicht wie. Ich kann euch nicht eben ganz verstehen. Das wird nächstens schon besser gehen. Wenn ihr lernt, alles reduzieren, gehöre ich Klassi. Wird von alledem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum. Nachher, vor allen anderen Sachen müsst ihr euch an die Metaphysik machen. Da seht, dass ihr tiefsinnig fasst, was in des Menschen hier nicht passt. Für was reingeht und nicht reingeht, ein prächtig Wort zu diesen steht. Doch vor ist dieses halbe Jahr im Jahr der besten Ordnung. Bei 5 Stunden habt ihr jeden Tag, seit drin mit dem Glockenschlag, habt euch vorher wohl präpariert, Paragraphos wohl einstudiert, damit ihr nachher besser seht, was er nicht sagt, als was im Buche steht. Doch euch des Schreibens ja befleißt, als diktiert euch der Heilig Geist. Das sollt ihr mir nicht zweimal sagen. Ich denke mir, wie viel es nützt. Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Doch wählt mir eine Fakultät. Zu Rechtsgelehrsamkeit kann ich mich nicht bequemen. Ich kann es euch so sehr nicht übernehmen. Ich weiß, wie es um diese Lehre steht. Es erben sich Gesetz und Recht wie eine ewige Krankheit fort. Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlecht und rücken sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage. Weh dir, dass du ein Enkel bist. Vom Rechte, das mit uns geboren ist. Von dem ist leider nie die Frage. Mein Abscheu wird durch euch vermehrt. Oh, glücklich der, den ihr belehrt. Fast möchte ich nun Theologie studieren. Ich wünschte nicht, euch irre zu führen. Was diese Wissenschaft betrifft, Es ist so schwer, den falschen Weg zu meiden. Es liegt in ihr so viel verborgenes Gift. Und von der Arznei ist's kaum zu unterscheiden. Am besten ist es auch hier, wenn ihr nur einen hört und auf des Meisters Worte schwört. Im Ganzen, haltet euch an Worte. Dann geht ihr durch die sichere Pforte zum Tempel der Gewissheit ein. Doch ein Begriff muss bei den Worten stehen. Nun muss man sich nicht allzu ängstlich quälen. Denn eben, wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten lässt sich Treffen streiten, mit Worten ein System bereiten. An Worte lässt sich trefflich glauben, von einem Wort lässt sich kein Jota rauben. Verzeiht, ich halte euch auf mit vielen Fragen. Allein, ich muss euch noch bemühen. Wollt ihr mir von der Medizin nicht auch ein kräftig Wörtchen sagen? 3 Jahre ist eine kurze Zeit. Oh Gott, das Leben ist gar zu weit. Wenn man einen Finger zeigt nur hat, dann lässt sich schon eher weiterfühlen. Ich bin des trockenen Tons nun satt. Muss wieder recht im Teufel spielen. Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen. Ihr durchstudiert die große und kleine Welt, um es am Ende gehen zu lassen, bis Gott gefällt. Vergebens, dass ihr ringsum wissenschaftlich schweigt. Ein jeder lernt nur, was er lernen kann. Doch wer den Augenblick ergreift, das ist der rechte Mann. Ihr seid noch ziemlich wohlgebaut. An Kühnheit wird's euch auch nicht fehlen. Und wenn ihr euch nur selbst vertraut, vertrauen euch die anderen sehr. Besonders lernt die Weiber führen. Es ist ihr ewig weh und oh, so tausendfach aus einem Punkte zu kurieren. Und wenn ihr halbwegs irrbar tut, dann habt ihr sie all unter Mut. Ein Titel muss sie erst vertraulich machen, dass eure Kunst viel künstlich übersteigt. Zum Willkommen tappt ihr dann nach allen 7 Sachen, um die ein anderer viele Jahre streicht. Versteht das Pülschlein wohl zu drücken und fasset sie mit feurig schlauen Blicken wohl um die schlanke Hüfte frei. Zu sehen, wie festgeschnürt sie sei. Das sieht schon besser aus. Ja? Man sieht doch wo und wie. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie. Und grün des Lebens goldener Baum. Ich schwöre euch zu, mir ist als wie im Traum. Hm? Dürfte ich euch wohl ein andermal beschweren, von eurer Weisheit auf den Grund zu hören? Was ich vermag, soll gern geschehen. Ich kann unmöglich wieder gehen. Ich muss euch noch mein Stammbuch überreichen. Gönn eure Gunst mir dieses Zeichen. Sehr wohl. Iritis sicut Deus, scientis bonum et mal. Folgt nur dem alten Spruch meiner Mumie der Schlange. Der wird gewiss einmal bei deiner Gottähnlichkeit bangen.